Der fünfte Schritt. Harold Jamieson, ehemals technischer Leiter bei der New Yorker Stadtreinigung, genoss seinen Ruhestand. Er wusste aus seinem kleinen Freundeskreis, dass das keineswegs allen so ging und schätzte sich daher glücklich. Er bewirtschaftete in Queens ein knapp einen halben Hektar großes Stück Land mit ein paar gleichgesinnten Gartenfreunden, hatte Netflix für sich entdeckt und kam mit den Büchern voran, die er schon immer mal lesen wollte. Er vermisste seine vor 5 Jahren an Brustkrebs verstorbene Frau zwar noch, abgesehen von diesem anhaltenden Schmerz führte er jedoch ein recht ausgefülltes Leben. Er schärfte sich jeden Morgen vor dem Aufstehen ein, den anstehenden Tag genießen zu wollen. Mit seinen 68 Jahren glaubte er noch ein gutes Stück seines Lebenswegs vor sich zu haben, konnte dabei aber nicht abstreiten, dass der Weg langsam schmaler wurde. Das Beste an diesen Tagen, sofern es nicht regnete, schneite oder zu kalt war, war der Spaziergang nach dem Frühstück, 9 Blocks bis in den Central Park. Obwohl er ein Handy bei sich hatte und auch ein Tablet nutzte und beinahe schon davon abhängig war, zog er es immer noch vor, die New York Times in Papierform zu lesen. Im Park setzte er sich auf seine Lieblingsbank und las dort rund 1 Stunde lang die Rubriken von hinten nach vorn und sagte sich, dass er sich so vom Unglaublichen zum Lächerlichen vorarbeitete. Eines Morgens Mitte Mai, es war zwar etwas kühl, aber durchaus passendes Wetter, sich zum Lesen auf die Bank zu setzen, stellte er bei einem Blick über die Zeitung verärgert fest, dass sich ein Mann mittleren Alters auf dem anderen Ende niederließ, obwohl in der Nähe viele andere Bänke leer waren. Der Eindringling in Jamiesons morgendliche Privatsphäre war wohl Mitte bis Ende 40, weder gut aussehend noch hässlich, sondern im Gegenteil vollkommen unauffällig. Das galt auch für seine Kleidung. New Balance, Laufschuhe, Jeans, eine Yankees-Kappe und ein Yankees-Hoodie mit zurückgeschlagener Kapuze. Jamieson musterte ihn mit einem abweisenden Seitenblick und wollte aufstehen, um sich eine andere Bank zu suchen. »Gehen Sie nicht«, sagte der Mann, »bitte. Ich habe mich hergesetzt, weil ich jemanden brauche, der mir einen Gefallen tut. Ist keine große Sache, aber ich zahle dafür.« Er langte in die Bauchtasche des Hoodies und zog einen 20-Dollar-Schein heraus. »Ich tue Fremden keine Gefallen«, sagte Jamieson und erhob sich. »Aber genau darum geht es, dass wir Fremde sind. Hören Sie mir kurz zu. Wenn Sie Nein sagen, ist das in Ordnung, aber bitte hören Sie mich erst an. Sie könnten...« Er räusperte sich und Jamieson erkannte, dass der Mann nervös war, vielleicht sogar verängstigt. »Sie könnten mir das Leben retten.« Jamieson überlegte kurz, dann setzte er sich wieder, allerdings so weit von dem anderen Mann weg, wie die Bank es zuließ, ohne dass die Pobacke überhing. »Ich gebe Ihnen 1 Minute, aber wenn es mir zu verrückt wird, gehe ich. Und stecken Sie das Geld weg. Ich brauche es nicht und ich will es nicht.« Der Mann sah den Geldschein an, als wäre er überrascht, dass er ihn immer noch in der Hand hielt, dann steckte er ihn zurück in die Bauchtasche. Er stützte die Hände auf die Oberschenkel und sah auf sie hinab, anstatt Jamieson anzublicken. »Ich bin Alkoholiker. 4 Monate trocken. 4 Monate und 12 Tage, um genau zu sein.« »Glückwunsch«, sagte Jamieson. Er meinte es wohl ernst, dennoch wuchs seine Bereitschaft aufzustehen, um den Park zwangsläufig zu verlassen. Der Typ schien bei Sinnen zu sein, aber Jamieson war alt genug und wusste, dass der Wahnsinn manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen war. »Ich habe es vorher schon 3-mal versucht und 1-mal fast 1 Jahr durchgehalten. Das hier könnte meine letzte Chance sein, alles wieder ins Lot zu bringen. Ich bin bei den AA. Das sind die, ich weiß, was das ist. Wie heißen Sie, Mr. 4 Monate trocken?« »Sie können mich Jack nennen, das reicht. Im Programm verwenden wir keine Nachnamen.« Jamieson wusste auch das. In den Netflix-Serien gab es viele Figuren mit Alkoholproblemen. »Also, was kann ich für Sie tun, Jack?« »Bei meinen ersten 3 Versuchen habe ich im Programm keinen Sponsor gefunden. Das ist eine Person, die einem zuhört, Fragen beantwortet und einem manchmal auch sagt, was man tun soll. Dieses Mal hatte ich einen, habe ihn beim Sunset-Meeting in der Bowery kennengelernt und war ganz begeistert von dem, was er so sagt, von seinem Auftreten auch. Naja, er ist seit 12 Jahren trocken, steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden und arbeitet im Verkauf, genau wie ich.